Gut, er wird ein paar Bäder nehmen, vielleicht wird er auch Wasser treten. Ganz gleich, wie er sich auch auskurieren mag, sein Schäfchen wird er auf alle Fälle ins Trockene bringen. Es gibt aber auch ein anderes Unbehagen, das uns alle angeht. Das wäscht auch kein Regen ab. Und viel Wasser wird noch die Spree herunterfließen, bis der Umgang zwischen Hüben und Drüben umgänglicher geworden sein wird. Es fragt sich nur, ob unsere Umgangssprache dazu ausreicht. Toll, was? Sag mal, wer ist denn der Bandleader? Weiß ich nicht, du, das ist eine Jam-Session. Ach du, sag mal, wie spät ist es denn? Die müssen ja gleich zurück sein und ich bin noch nicht angezogen. Ja, das will ich dir mal sagen, du. Die hätten sich auch einen anderen Tag aussuchen können. Ausgerechnet heute, wo wir ein Meeting haben. Och, Darling, ich konnte das doch nicht changen. Du weißt, dass ich meinen Bruder gern hab. Und wenn der nun schon mal mit seinem Girl aus der Ostzone hier ist, gehen wir eben morgen in den Club. Nichts wie Troubles hat man mit seinen Verwandten. Wo sind die denn jetzt? Noch in der Stadt, Auslagen anschauen. Nimm dir doch einen Drink, Bill. Okay, soll ich dir auch einen mixen? Nee, hol mir lieber ein Eiscream aus dem Freezer. Okay, Darling. Johannchen, Mensch. Da seid ihr ja. Also Johanna, du, ich muss schon sagen, das ist eine Wucht hier bei euch, du. Da habt ihr aber am besten Janchen Rabotte gemacht, ach, Kinder, macht's euch bequem, ja? Ich bin noch gar nicht angezogen. Habt ihr Shopping gemacht? Was? Jawohl, haben wir gemacht. Was haben wir gemacht? Da staunt ihr, was? Das macht alles unser deutsches Wirtschaftswunder. Sowas habt ihr bei euch wohl noch nicht gesehen, wie? Nee, du, Wirtschaftswunder ist bei uns noch nicht angelaufen, du. Aber habt ihr das auch in Nachtvorstellungen? Ne? Also, Karlchen, du kannst dann eben wirklich den Konjunkturnerv töten. Hm? Unsere Prosperity ist echt. Das sind Tatsachen. Hm. Was soll echt sein, eure Prosperity? Prosperity, Karlchen. Versteht ihr denn kein richtiges Deutsch mehr? Ach, reich mir doch bitte mal den Dressing-Gown rüber. Oh, bitte schön. Oh, Karlchen, nicht den Kamm, den Gown dort neben Television. Entschuldige, neben was? Nun, lass mal. Ja, jetzt habe ich also meine Blue Jeans schon angezogen. Ach, guck mal, Karl, die hat Nietenhosen. Bitte? Wir haben diesmal auch Karneval gefeiert. Hm. Ach. Ja, angeregt durch das 21. Plenum des ZK der SED. Da haben wir Jugendfreunde der Hosenbrigade des VEB Kleidermacher Cottbus Land uns Gedanken gemacht, wie wir die Fröhlichkeit der Werkschaffenden mit einplanen können. Ach, was habt ihr gemacht? Jawohl, in Zusammenarbeit mit der Konsumstelle Kunst und kulturelle Massenarbeit. Ja. Hallo, na, da seid Bill. Ihr ja schon. Schön, dass du da bist, Bill. Freundschaft. Freundschaft? Bill, das ist mein Bruder Karlchen. Guten Tag, Charlie. Guten Tag. Und das ist seine Braut. Ja. Ist das nicht ein süßer Teenager? Oh ja. Was soll die sein? Natürlich, aber zum ersten Mal. Nee, du, also von wegen Teenager, da ist nicht. Du, da passe ich schon auf. So mit 40 hat sie immer noch Zeit für Teenager. Sag doch, was du bist. Jungaktivistin. Ja. Ach so. Feiner Job, was? Du, Joppe. Du wolltest eine Joppe kommen. Ja, ich dachte, so eine hübsche Strickjacke. Oh ja, ein Twinset vielleicht? Vielleicht doch lieber eine Wäschegarnitur. Oder gibt's süße Sleepies oder so ganz sexy Babydollchen, wissen Sie? Oder eine Combination. Was ist denn Combination? Ist das sowas wie Kombinat? Ja, was Kombinat ist, das kann ich Ihnen wieder nicht sagen. Ja, sagen Sie mal, was ist denn das für ein Gag? Ja, also ein Kombinat, nicht wahr? Das ist, wenn... Ach, Karlchen, ja? Lassen wir das doch lieber. Lasst uns überlegen, was wir heute Abend machen. Wunderbar, du, pass mal auf, wenn dein Bruder nichts dagegen hat, machen wir doch heute Abend eine nette Party, was? Fein, Bill, fein. Karlchen, was eine Party ist, das weißt du doch. Nee, keine Ahnung. Das. Ach, Karlchen, Party. Ja, Party, Münchenskind. Ja, so mit netten Mädchen. Dancing. Cocktails. Flirt. Flirt. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau, das haben wir unter den neuen soziologischen Bedingungen unserer DDR bereitwilligst dem heißen Wunsch nach Frieden und Freiheit aller fortschrittlich denkenden Werkschaften untergeordnet. Nicht wahr? Wir haben die dargebotene Hand unseres großen sowjetischen Brudervolkes, die haben wir ergriffen. Karlchen! Und haben wir haben von Liebe gesprochen. Ja, nur wir auch. Schönes Wetter heute, nicht? Ja, das wird unseren Kameraden von der Brigade Landwirtschaft aber sehr zugute kommen. Die haben doch die Winterfurche erst mit 200,4% gezogen. 200,8%. 200,8%, ja. Ja. Bill, ja, was machen wir denn nun heute Abend? Naja, pass auf, ich will das Ganze nochmal verdeutschen. Ja. Also Partykinder, man macht Conversation, ja, man macht einen kleinen Speech. Hm? Also man parliert. Ach, alles klar, Palaver meint ihr. Ausspracheabend. Das machen wir bei uns auch. Ja, ja, beim Wettbewerb 100.000 Watt-Kampagne. Da hatten wir kürzlich Gelegenheit zu einem Beisammensein mit unseren nordkoreanischen Friedensfreunden. Ja, welches uns einen regen schöpferischen Gedankenaustausch vermittelte. Ja, also Kinder, wir haben zwar auch Roundtable-Gespräche, aber... Was ist denn jetzt? Ja, das sind Diskussionen mit Dichtern und Verlegern. Ja. Ah, der meint Kulturbrigadees. Ach so. Wie bitte? Ja, wahrscheinlich Bestseller-Autoren, Bill. Bitte? Stalin-Preisträger Karlchen. Ach so, also vom Weltanschaulichen her. Karlchen, mal ganz abgesehen von der Weltanschauung, ohne Wörterbuch verstehen wir Deutschen uns auch so nicht mehr.